So, Serkan, du wolltest noch für uns etwas singen, habe ich gehört. Nein, das ist unkorrekt. So, okay. So, okay. Pass auf. Okay, jetzt haben wir einen Anrufer hier. Hallöle. Hallo? Hallo? Ja? Wer ist da? Hier ist Günther. Ach, und Hobel. Und Hobel. Wer ist denn da? Hier ist die Nuss. Die Nuss? Ja. Ja, was gibt's denn? Ja, ich komme gleich mit meiner Eichhörnchenarmee. Okay. Ich warte denn hier, ne? Serkan ist auch da, weißt du ja. Ja. Ich mein Hobel. Okay, mach's gut dann, ne? Ja, fick dich. Ciao. Danke, du Wichser. Tschüss.